Erster König Ahas war König von Juda. König Rezin von Aram und König Pekah von Israel griffen Jerusalem an. Sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Zweiter Mann sagte König Ahas und seiner Familie, die Aramäer sind in Ephraim. Der König und sein Volk bekamen große Angst. Ihr Herz zitterte wie Bäume im Wind. Dritter Gott sprach zu Jesaja, geh mit deinem Sohn Shea-Jashub zu König Ahas. Geh zum Ende der Wasserleitung am oberen Teich, zur Straße am Wokerfeld. Vierter spricht zu Ahas, sei vorsichtig und bleib ruhig. Hab keine Angst. Dein Herz soll nicht verzagen. Fürchte dich nicht vor Rezin, den Aramäern und Pekah. Sie sind wie zwei rauchende Holzstücke. Fünfter Aram, Ephraim und Pekah haben Böses gegen dich geplant. Sie haben gesagt, Sechster, wir wollen nach Juda ziehen. Wir wollen Juda Angst machen und es erobern. Dann wollen wir den Sohn Tabels dort zum König machen. Siebter aber Gott der Herr hat gesagt, das wird nicht passieren. Es wird nicht geschehen. Achtes Damaskus ist die Hauptstadt von Aram. Rezin ist der Herrscher von Damaskus. In 65 Jahren wird Ephraim zerstört sein. Es wird dann kein Volk mehr sein. Neunter Samaria ist die Hauptstadt von Ephraim. Pekah ist der Herrscher von Samaria. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr nicht bleiben. Zehnter Gott sprach noch einmal zu Ahas. Elfter bitte Gott, deinen Herrn, um ein Zeichen. Es kann von tief unten oder hoch oben kommen. Zwölfter Ahas antwortete, ich will nicht bitten. Ich will Gott nicht auf die Probe stellen. Dreizehnter dann sagte Jesaja, hört zu, ihr vom Haus Davids. Ihr macht die Menschen müde. Macht ihr jetzt auch meinen Gott müde? 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Sie wird ihn Immanuel nennen. 15. Er wird Dickmilch und Honig essen. Das wird er tun, bis er Gutes von Bösem unterscheiden kann. 16. Bevor der Junge Gutes von Bösem unterscheiden kann, wird das Land leer sein. Die zwei Könige, die dir Angst machen, werden dann weg sein. 17. Gott wird schwere Zeiten über dich, dein Volk und dein Haus bringen. Solche Zeiten gab es nicht, seit Ephraim sich von Juda trennte. Gott wird den König von Assyrien schicken. 18. An diesem Tag wird Gott Insekten rufen. Sie kommen aus Ägypten und Assyrien. 19. Sie werden überall hinkommen. Sie werden sich in Tälern, Felsspalten, Dornbüschen und auf Weiden niederlassen. 20. An diesem Tag wird der Herr den König von Assyrien benutzen. Der König ist wie ein gemietetes Rasiermesser. Er wird Haare vom Kopf und vom Körper entfernen. Auch den Bart wird er wegrasieren. 21. An diesem Tag wird jemand eine junge Kuh und zwei kleine Tiere halten. 22. Die Tiere geben viel Milch. Darum wird er von Dickmilch leben. Alle, die im Land übrig bleiben, werden Dickmilch und Honig essen. 23. An diesem Tag werden 1000 Weinstöcke wertlos sein. Dort wachsen dann nur noch Dornen und Gestrüpp. 24. Mann wird diese Orte nur mit Pfeil und Bogen betreten. Denn überall im Land werden Dornen und Gestrüpp sein. 25. Die Berge, die man jetzt bearbeitet, wird niemand betreten. Man hat Angst vor den Dornen und dem Gestrüpp. Man wird Rinder und Schafe dorthin treiben. Sie sollen die Pflanzen zertreten.